So, ihr Lieben, setzt euch bitte hin. Ich begrüße euch auch ganz herzlich und auch all die online zuschauen. Wir haben so eine super Stunde hinter uns und ich bin auch so voll. War so wunderbar, die Sprachenauslegung auch anschließend. Ja, wir machen jetzt weiter und zwar mit einem ganz anderen Thema. Das Thema heißt, bitte die erste Folie, unser Denken geprägt von Lügen oder von Wahrheiten. Und da ich immer wieder feststelle, dass wir alle, ich glaube ausnahmslos alle, noch nicht alles Lügendenken abgelegt haben, oder? Ertappt ihr euch immer wieder mal bei einem Angebot der Lüge und ihr nickt, ja, ja, so ist das. So fühle ich das, so erlebe ich das. Ja, die ersten beiden Stunden möchte ich einfach einen kleinen Unterbau schaffen, ein Fundament. Und vieles davon ist euch längst bekannt. Aber die Kinder im Kindergarten lieben ja Wiederholungen. Und wir sind ja auch Kinder Gottes. Und wir wiederholen manches, damit es tiefer in unser Herz hineinfällt. Oder? Einmal einen Bibelvers auswendig gelernt, heißt noch nicht viel. Mit ihm zu leben, das bedeutet viel. Und dann geht es los mit der Entlarvung der Lügen anschließend. Erstmal ein bisschen Wiederholung und dann gucken wir in uns selbst hinein und was wir so denken, ob wir da immer wieder mal eine Lüge ertappen. Dr. Backus, der hat in einem seiner Bücher geschrieben, ein reifer Christ, William Backus heißt er. Ein reifer Christ hat mindestens, der schon geübt ist, 200 Lügen pro Tag. Und ja, ich glaube, wenn jemand 5 Minuten depressives Zeug denkt, ich glaube, da kommen ganz schnell 200 Lügen zusammen. Als ich das vor Jahren mal las, dann habe ich gedacht, wow, das kann doch gar nicht sein. So viel Lügen denke ich doch nicht am Tag. Aber dann habe ich mich beobachtet und dann musste ich mich bei Gott entschuldigen. Ja, ich fange jetzt mal mit einer Geschichte an. Ich liebe Geschichten. Das kommt von meinem Elternhaus, wo unser Vater, wir waren mehrere Kinder zu Hause, in meinen Augen der beste Geschichtenerzähler schlechthin der Welt war, als Kind. Und wir saßen im Mondschein im Garten im Sommer und er erzählte Geschichten. Und ich lauschte und ich habe jedes Wort geglaubt. Erst später, als ich langsam erwachsen wurde, habe ich über diese Geschichten nachgedacht. Es kann doch gar nicht sein, was der da alles erzählt hat. Aber ich habe es geglaubt. Bei uns war Lügen verboten. Und wer dabei ertappt wurde, der hat eine Lektion abbekommen. Und so dachte ich es mein Vater auch. Aber er dachte wohl, dass man beim Geschichtenerzählen das nicht so genau nimmt. Ja, und dann war ich ein bisschen enttäuscht, aber im Nachhinein verstehe ich das. Aber jetzt kommt eine Geschichte von einem Bettler, der zum Prinzen wurde. Die nächste Folie. Ein König und seine Gemahlin konnten viele Jahre keine Kinder bekommen. Und plötzlich klappte es und ein Sohn wurde geboren. Und er war schon lang ersehnt worden, weil ja schließlich der Thron besetzt werden sollte. Und sie waren so glücklich. Und da passierte ein Unfall. Der Sohn, und man hat das gar nicht gemerkt, ist einmal bei einer Kutschenfahrt aus der Kutsche gefallen. Und weg war er. Und zu Hause hat man das erst festgestellt. Also die Boten wurden ins ganze Land geschickt, ihn zu suchen. Und keiner fand den Jungen. Das ging Wochen, Monate, Jahre. Keiner fand den Jungen. Was war passiert? Dieser Junge wurde von Bettlern gefunden. Und die fanden das ganz toll, dass er so prächtige Kleider anhatte. Aber konnten gar nicht lesen. Und die Insignien, die da an diesen kleinen Mäntelchen waren, die konnten sie auch nicht entziffern. Also haben sie das Zeug verkauft, weil sie gefroren haben und Hunger hatten. Und der Kleine bekam auch Bettelkleider an und lernte, richtig zu fluchen, wie die anderen geflucht haben, zu betrügen, zu betteln. Und alles musste er mitmachen, was die anderen Bettler gemacht haben. Dieser Sohn, der hatte ein Feuermal am Arm. Das war so ein Zeichen, wenn jemand ihn hätte sehen können. Nackt am Arm, bloß am Arm, hätte man das Feuermal gesehen. Aber das war immer bedeckt mit irgendeinem Lappen. Und so wohnte er mit Flöhen zusammen und mit Ratten. Und geduscht wurde nie. Er stank, alle stanken. Und das war sein normales Leben. Er dachte, wie ein Bettler dachte. Das hatte er so gelernt. Und er wurde ganz pfiffig beim Stehlen. Und da das so seine Gewohnheit war, etwas zu stehlen, wurde er wieder mal ertappt. Und da er schon mehrere Male ertappt worden war, sagten die Leute, so, jetzt muss er gehängt werden. Das ist eine etwas ältere Geschichte. Der Strick war schon um den Hals gelegt, aber keine von meinem Vater. Und der Strick war schon um den Hals gelegt, aber sie mussten noch warten, bis die Boten, bis die Diener kamen vom König, um das letzte Okay zu geben. Und sie schauen diesen Jungen an, und der war ja halb entblößt mittlerweile, und sahen das Feuer mal. Wow, hier wird keiner gehängt. Das ist der Sohn des Königs. Und sie nahmen ihn mit in der Kutsche, und der Junge wollte nicht. Er dachte, das ist nur ein übler Scherz. Und nachher geht es ihm umso schlimmer. Aber er hat es nicht geschafft, aus der Kutsche zu springen, und kam dann im Schloss an, und die Eltern haben ihn gedrückt, obwohl er gestunken hat wie sonst was. Und freuten sich, dass endlich mal der Junge wieder da war. Aber er fand das Ganze furchtbar lächerlich. Er musste in die Badewanne, hat er sich total gewehrt. So was hat er noch nie gesehen. Und dann durfte er gar nicht mehr seine stinkigen Kleider, Klamotten anziehen. Da bekam er Königsprinzenkleider. Und er versuchte in der Nacht wieder zu entfliehen, weil er dachte, das ist alles nicht wahr. Und später geht es mir umso dreckiger. Aber überall waren Diener, die passten auf. Und als er so am Spiegel vorbeikam, an einem guckte rein, dachte er, das bin ich nicht. So sehe ich gar nicht aus. Und die Diener bekamen jetzt die Aufgabe, diesen Jungen einfach in seinem Denken zu unterstützen, indem sie ihn in unterschiedlichste Bereiche hineinführten, damit er von dieser Bettlermentalität wegkommen konnte. Aber es war so schwer, der wollte auch gar nicht. Er wollte lieber so denken, wie er früher gedacht hat. Die hatten es echt schwer, die Diener. Aber er war ja der zukünftige Regent des Landes. Da ging gar kein Weg dran vorbei. Und ja, diese Bettlernatur, die haftete noch an ihm. Aber er musste mitmachen, ob er wollte oder nicht. Der Königssohn musste die Bettlermentalität loslassen, die ihm so in Fleisch und Blut übergegangen war. Das war wie angeboren. Und jetzt wie ein König zu denken, ist doch gar nicht so einfach. Dann auch noch sich so zu verhalten wie ein Prinz. Puh, das war schwer. Und schlussendlich sollte er sich auch so fühlen. Also denken, sich verhalten entsprechend und auch noch so fühlen. Das hat eine Weile gedauert. Und er musste mitmachen. Er war dazu berufen. Jetzt zu uns. Ihr wisst sicherlich schon, in welche Richtung der Hase läuft. Keine Ahnung. Ah, ja, okay. Da bin ich ja zufrieden mit euch, gute Schüler. Ihr wehrt euch nicht. Ihr habt doch keine Chance. Genauso wie ihr seid ja mittlerweile Kinder Gottes, oder? Und sogar auch Söhne Gottes geworden. Wow. Und denkt ihr immer so? Aha, auch schon ertappt. Ja, laufen wir als Kinder Gottes noch mit einer Bettlermentalität umher? Manchmal schon. Ich erlebe das teilweise so, wenn ich mit Menschen bete, dass eine Bitte nach der anderen rauskommt. Lauter Bittgebete, wie Bettelgebete. Und dann denke ich bei mir, huff, da fehlt es noch ein bisschen an Identität in Christus. Und das sind gut, sehr gut gemeinte Gebete. Aber sie helfen nicht unbedingt viel weiter. Und wir erringen damit kaum Siege. Und das finde ich so schade, weil das Herz dabei ist. Aber die Bittgebete sind oft gar nicht nötig. Natürlich befehlen wir nichts dem Vater, dem Jesus und dem Sohn, natürlich nicht, den Heiligen Geist. Aber die Bibel hat uns so viele Verheißungen hinterlassen. Ich habe damals, als ich so stark erkrankt war, mich nur mit 70 Heilungsversen umgeben. Und die habe ich immer wieder meditiert, bewusst ausgerufen, geflüstert, in meinen Körper hineingerufen. Und das waren nur 70. Da gibt es, ich habe irgendwo gelesen 800 und Sabrina hat gesagt, sie hat gelesen über 1000. Ich finde 800 schon eine Menge. Wenn ihr 800 Verheißungen euch zu Gemüte führt und damit operiert, was für Resultate wird das geben? Vorausgesetzt, es wird nicht religiös gesetzlich gebetet, sondern ganz bewusst in der Liebe und geleitet durch den Heiligen Geist diese Gebete ausgesprochen werden. Dann dann passiert ganz viel. Man kann gucken, ich wurde ja auch gesund, obwohl ich längst hätte tot sein sollen. Weil der Professor mich angerufen hat, immer wieder, leben Sie noch? Und das war natürlich schon komisch. Und ich lebe heute noch. Ich stehe vor euch. So. Die nächste Folie bitte. Welches ist denn nun die Wahrheit über unsere wahre Identität als Christ? Diesen Vers, den kennen wir alle. Aber lebt er in euch? Das ist das Entscheidende. Wir sind eine neue Schöpfung geworden. Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Natur geworden. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Also das ist einfach großartig. Alles ist neu geworden. Das, was noch nie vorher da gewesen war. Und ein neues Leben bringt ja auch eine neue Identität hervor. Da brauchen wir nicht immer nur zu betteln, oder? Wenn wir wissen, dass wir zu Kinder Gottes, zu Söhnen geboren sind. Und dann heißt es ja auch, da komme ich gleich zu, dass wir zu einer königlichen Priesterschaft berufen sind. Und dieses neue Leben bringt eben eine neue Identität hervor. Geistliches Leben, ewiges Leben. Und so wie Jesus es uns als Nachfolger verspricht, bekommt man nur durch eine geistliche Geburt. Und die ist ganz einfach, indem dass wir Ja sagen zu ihm. Und ich glaube, alle, die hier sind, haben Ja gesagt zu Jesus. Aber das reicht nicht. Es geht weiter. Christsein heißt nicht nur, etwas zu bekommen. Es heißt auch, jemand zu sein und das auszuleben. Ein Christ ist nicht nur eine Person, die Vergebung, ewiges Leben, eine neue Natur bekommen hat, sondern es geht viel, viel weiter. Christsein bedeutet im tiefsten Wesen unserer Identität ein geistlich neu geborener Mensch zu sein. Neu geboren im Geist. Das ist großartig, ein Auserwählter oder ein Auserwählter zu sein, ein Ausgesonderter zu sein, ein Mensch mit edlem Geblüt. Wir haben auch einen König als Vater. Und daher stammen wir aus einem edlen Geblüt. Und Könige, was tun die? Die herrschen und dienen? Die dienen. Ja, es gibt zwei Seiten der Medaille. Ja, wiedergeboren zu sein, verwandelt uns in eine Person, die vorher nicht existierte. Und das habe ich erst im Laufe der Jahre so immer tiefer erkannt. Das ist nicht eine Sache von einem Momentgeschichte, sondern das geht immer weiter. Und wenn ich das so vergleiche, ich bin mit 10 habe ich mich zu Jesus bekehrt, aber aufgrund von Müssen. Also, damals gab es eine Evangelisation mit Billy Graham und da waren viele Leute und das Team, das Gebetsteam war dabei und irgendwann kam eine Frau, ich saß ziemlich hinten und ich war an dem Abend gar nicht bereit, Jesus mein Leben zu übergeben. Ich dachte immer, das ist eine Willensentscheidung. ich, das hat mit mir zu tun. Obwohl ich nicht abgeneigt war, aber plötzlich kam eine Frau auf mich zu und sagte, heute bist du dran. Und ich war so geschockt. Und ich dachte, was machst du jetzt? Aber ich hatte gar nicht den Mut, Nein zu sagen. Das war nicht so gut. Ich bin nach vorne getappelt und habe für mich beten lassen und habe aber gar nichts empfunden, weil das nicht meine Entscheidung war. Und meine Eltern, die haben das mitbekommen, die waren natürlich glücklich. Jetzt bist du bekehrt. Und jetzt liest du jeden Tag ein Kapitel in der Bibel. Puh, habe ich gedacht. Und da ich ja zum Gehorsam erzogen war, habe ich das jeden Tag absolviert und habe immer vorher geguckt, ist es ein langes oder ein kurzes Kapitel? Und ja, das war nicht so schön und das hat auch sehr viel schlechte Erfahrungen mit sich gebracht. Erst als ich dann richtig erwachsen war und die Bibel immer wieder gelesen habe und dort gelesen habe, dass das alles anders ausschaut, wie man mir das vermittelt hat, dann kam aber erst mit fast 30 Jahren diese richtige Entscheidung. Ich habe vorher immer als Christ gelebt, ich war ja getauft und alles, aber ich habe nie die Freude in mir gespürt. Und habe Kinderarbeit gemacht, Jugendarbeit gemacht. Und ja, das war, weil ich dachte, es muss so. Ich bin einmal zum Pastor und habe gesagt, kann ich einen Termin bei dir haben? Ja. Und dann kam ich zu ihm hin und sagte, habe meinen Fall geschildert, ich kann so nicht weitermachen, ob er mir helfen könne. Und dann habe ich auf die Gaben des Geistes hingewiesen, auf das Neue Testament und so weiter. Und ich will ja auch in dieser Freude leben. Und ich kann es aber nicht. Ich hab's nicht. Da guckt er mich so an. Dann bist du halt so. Ich kann dir nicht helfen. Und dann bin ich so enttäuscht und nach Hause gekommen. Und habe gedacht, ja, wenn der Pastor nicht einmal mir helfen kann und wenn er sagt, diese Gaben sind nicht mehr für heute, was soll ich denn eigentlich machen? Dann habe ich weiter so gelebt, so gesetzlich. Am Sonntag ging man halt in die Kirche. Und dann kam eines Tages der Moment, wo Teen Challenge in Hamburg war. Ich war hatte mittlerweile schon meine Zwillinge, noch ganz klein. Und eine Frau aus der Gemeinde, die neu geboren war und den Heiligen Geist kannte, die hatte mich jahrelang beobachtet und hat gesagt, Margarita, du, ich glaube, da gibt es was für dich. Und ich war begeistert, endlich. Und ich komme dahin und so war es auch. An dem Tag passierte das Wunder, dass ich in meinem Herzen neu geboren wurde, obwohl ich 30 Jahre religiöser Christ war. Wie viele Jahre waren verloren gegangen. Und ich konnte den Kindern nichts weitergeben. Früher, war in der Schule und habe ja auch Kinderarbeit gemacht. Hätte ich das alles vorher schon gehabt, ich hätte das alles ausstreuen können. Aber ich dachte, das hole ich nach. Und das habe ich dann auch bis heute so gemacht. Und jetzt kommt der nächste Vers. Die nächste Folie bitte. Ja, ihr aber seid, das habe ich schon kurz erwähnt, das auserwählte Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Volk des Eigentums um die Tugenden dessen zu verkünden, der euch aus der Finsternis zu einem wunderbaren Licht berufen hat. Also, er hat uns zu einem wunderbaren Licht berufen als Priester und als Diener, als Könige. Könige herrschen, nicht vergessen. Ihr sind alles Königssöhne. Und Diener, die Priester, die dienen. Und wir dürfen mit den Gaben des Geistes ja leben. Und das haben wir heute wieder so erlebt. Und dazu, wenn ich dazu kurz was sagen darf, es war bei mir so, dass ich, als ich dann erfüllt war mit dem Heiligen Geist, auch gleich das Sprachengebet bekommen habe und in den Gaben dann auch versuchte zu leben, dann bin ich eines Tages in mein Auto gesessen, habe mich gesetzt, so wie eigentlich jeden Morgen, bin zur Arbeit gefahren und ich hatte immer nur 12 Kilometer zu fahren, aber das brauchte fast eine Stunde. Und so wie ich mich ins Auto gesetzt habe, um zur Uni zu fahren, hatte ich es mir zur Gewohnheit gemacht, in Sprachen zu beten. Ich habe nicht mal mehr daran gedacht. Ich setzte mich an Steuer und schon ging es und so weiter los. Und plötzlich höre ich, dass der Heilige Geist mich bittet, für einen Mann zu beten, den ich kannte. Und er hat einfach dieses Sprachengebet mir übersetzt und es mir übersetzt. Und ich fing an zu beten und bekam den Eindruck, dass er Selbstmord machen wollte, dass er in tiefsten Depressionen steckte. Und ich habe dann da angefangen, Autorität einzunehmen im Auto und fing auch an zu weinen für ihn, hatte so ein herzliches Erbarmen plötzlich für ihn bekommen, das habe ich manchmal. Und dann war ich an der Uni angekommen und verstoppte alles. Es ist jetzt gut. Ich musste nicht weiter in Sprachen beten, das war abgeschlossen. Und Wochen danach habe ich jemanden getroffen. Ich wusste auch, wer das ist. Ich wusste aber nicht, dass er Depressionen hatte und sich überlegte, das Leben zu nehmen. Und dann fragte ich diese Person, die wiederum diesen Mann kannte, sag mal, hast du was gehört von diesem Mann? Und ja, dem geht's gut. Der hatte eine Weile ganz schlimme Depressionen und er wollte nicht mehr leben. Ach, das war genug. Und ich habe nur Gott gedankt dafür, dass er dieses Sprachengebet mir ausgelegt hat, für diesen Mann zu beten und ihn vor dem Selbstmord so zu bewahren. Das ist wunderbar. Ich habe ja 30 Jahre in Hamburg gelebt und da ich ja jetzt ganz neu geboren war, habe ich einfach alle Versammlungen, wo es auch nur irgendwas gab, meine Kinder mitgeschleppt, ob abends oder tags, und um einfach dabei zu sein, und hatte auch Bücher von diesem Mann, Dr. Willem van Dam, kennt vielleicht jemand, Bücher gelesen. Und das ist ein Holländer, ein Schriftsteller, und der sich um innere Prozesse seelsorgerlich sehr bemüht um Menschen und hat wunderbare Bücher geschrieben. Und ich hatte auch etwas davon gelesen, wollte unbedingt diesen Mann kennenlernen. Und die Kirche, die Petrikirche war das mitten in Hamburg, war schon proppevoll, als ich kam, aber ich ergatterte irgendwo noch einen Platz. Und der Mann fing an zu reden, ein ganz einfacher, aber so geisterfüllter Mann. Und ich weiß nur noch das eine, was er gesagt hat, und das hat mein Leben umgekrempelt. Er erzählte, dass er wieder mal Gebetslisten abgearbeitet hätte. und die Leute ihm immer wieder so viele Listen schicken. Und er war ganz engagiert dabei und hat eine Bitte nach der anderen geäußert und sie Gott vorgetragen. Und auf einmal hört er eine laute Stimme, die sagt, du nervst. Und er vollkommen schockiert. Ich arbeite doch nur meine Listen ab. Und was er dann alles von Gott hörte, war, ich sag's jetzt mit meinen Worten, er hat von Gott einfach erzählt bekommen, dass das so nicht weitergeht. Er hätte schließlich auch ganz viele Verheißungen ins Wort gegeben. Und verheißungsorientiert zu beten, das, was Jesus schon vollbracht hat, das zu nehmen, anzuwenden und dann damit zu beten, das sieht alles besser aus und ist nicht so anstrengend. Und ja, er hat, dann habe ich das gehört und habe gedacht, ja, ich habe auch ein paar Listen zu Hause. Damit ist jetzt Schluss. Ich bete auch keine Bettelgebete mehr. Und habe das, was er dann sehr gut erklärt hat, das will ich jetzt nicht alles wiederholen, das habe ich mitbekommen und habe das mitgenommen und umgesetzt. Und das macht einen Unterschied, ob man mit dem Heiligen Geist geleitet durch ihn Eindrücke bekommt, in Sprachen betet für Menschen und dann auch mal ein Bild bekommt. Das ist richtig lebendig. Aber das andere, das schlaucht nur. Und ich finde das so großartig, dass solche Gottesmänner auch in Kinderschuhen gesteckt haben und ihre Erfahrungen gemacht haben. Ich habe ja auch meine gemacht. Und es war so hilfreich für mich. Und vielleicht können wir uns auch fragen, wo wir vielleicht zu viel Bitte, Bitte, Jesus sagen. Es gibt tatsächlich so viele Verheißungen. Ich schreibe sie mir auch immer wieder raus, hatte früher überall Karteikarten liegen, im Auto und wo ich hinging. Aber irgendwann sind sie verinnerlicht. Und das ist so wunderbar. Und dann erinnert mich der Herr immer wieder an neue. Und damals, als ich so krank war, dann wurde ich gebeten, einen Hauskreis, so nannte man das damals, zu übernehmen, habe ich gesagt, nein, ich bin krank. Und habe noch zwei Kinder und arbeite noch daneben. Geht gar nicht. Und so resolut war ich, dass er mir das auch geglaubt hat. Der Fragende, der hat sich nie wieder getraut zu fragen. Aber er hatte noch einen Satz angehängt, hat gesagt, aber ich verstehe deine Situation. Aber bitte bete 14 Tage darüber. Und das hat mir gar nicht gepasst. Ich hatte doch schon entschieden, ohne Gott zu fragen. Und es vergingen nur ein paar Tage. Dann fahre ich wieder zur Uni. Und da höre ich, wie Gott sagt, ich werde dein Brot und du wirst mir dienen. So geht der Vers los. Du wirst mir dienen und ich werde dein Brot und dein Wasser segnen und ich werde alle Krankheit von dir wenden. Wow, habe ich gedacht. Ich mach's. Und habe nochmal mit einer Freundin, die auch dafür gebetet hat, geredet, habe gesagt, du, ich habe den Vers bekommen, ich kann gar nicht anders. Sagt sie, naja, dann mach's eben. Und es war nicht sehr ermutigend, aber du kannst es ja probieren. Und wenn es nicht geht, dann eben nicht. Okay, habe ich den Mann angerufen, den Koordinator. Hamburg war in Norden, Süden, West, Ost aufgeteilt mit den Hauskreisen. Und ich habe ihm das gesagt, dem ist fast der Hörer aus der Hand gefallen. Der konnte erst gar nichts sagen. Und plötzlich sagt er, damit habe ich nicht gerechnet. Aber das ist einfach wahr, wenn Gott etwas mir zusagt. Wie oft habe ich diesen Vers innen gehalten, als ich so sehr krank war und so viele Schmerzen hatte. Ich werde dir dienen, ich diene dir. Du segnest mein Brot und mein Wasser und du wendest alle, steht da, lest nach, steht im 2. Mose 23, 25 bis 26. Das ist so wunderbar, alle Krankheit. Nicht nur hier mal eine Grippe und dort mal ein Beinbruch geheilt und mal ein Kopfschmerz weg. Nein, alle. Und das hat mich so beeindruckt. Und ich habe sicherlich tausende Male ihm das vorgehalten. Jesus konnte nicht mal anders als mich heilen. Und das hat er dann auch gemacht. Aber es hat gedauert und während der Zeit habe ich vieles, vieles lernen dürfen. Das war eine Schule für mich, einfach mal durch so schwierige Zeiten zu gehen, aber sich festzuklammern an ihn, mit Worten und mit Trost durch ihn und. Ja, das sind gute Erfahrungen. Und jetzt, ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Jetzt versuche ich ein bisschen zu bündeln. Ja, dann gucke ich darüber hinweg. Und ich finde es gut, wenn Menschen kommen und für sich beten lassen. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber auf die Dauer funktioniert das nicht. Für diese Person. Ich gehe davon aus, so verstehe ich das, dass ich selbst anfangen muss zu lernen, wie betet man am effektivsten und Liebeszeiten mit ihm zu verbringen und die Zeit mit ihm zu genießen und aus diesem Strom der Liebe dann auch Menschen zu dienen. Und was ich oft mache, wenn ich irgendwas habe, dann bete ich eine Weile in Sprachen und er schenkt mir ein Bibelwort. Und ich nehme dieses Wort und rufe es in meinen Körper hinein. Zum Beispiel 1. Petrus 2, 24 sage ich mit 1. Petrus 2, 24 ist in jeder Faser meines Seins eingepflanzt. Und durch seine Wunden bin ich dann geheilt. Und ich rufe das Leben herbei. Da ist Johannes 6, 63, wo es heißt, dass Jesus sagt, der Geist macht lebendig. Das Fleisch ist nichts Nütze. Aber meine Worte, die ich rede, die sind Geist und sind Leben. Und das stimmt. Die Worte, die er niederschreiben hat lassen, der Herr, die sind Geist und Leben. Die sind Leben für meinen Körper. Wenn ich Leben in meinem Körper habe, kommt die Gesundung, das Leben von Jesus. So. Die nächste Folie. Wichtig ist nicht zuallererst, was ich als Christ bekomme, habe ich schon erwähnt, sondern wer ich bin. Nicht, was ich als Christ tue, bestimmt meine Identität. Wer ich bin, bestimmt dann auch mein Tun. Ich identifiziere mich nicht über meinen Dienst, heißt das. Und wie viele tun das vielleicht manchmal? Ich habe das auch schon mal gemacht. Und das ist für mich ganz wichtig, das mir persönlich auch immer wieder zu sagen, dass ich aus der Identität, wer ich bin in Christus, dann auch diene, bete für Menschen, sie begleite und so weiter. Eine Frau rief mich an und die wollte Gebet für ihre Dialysebehandlung. Und wir sprachen kurz miteinander und ich betete und plötzlich sagt sie, und es war für mich bemerkenswert, werde, wer du bist. Und das ist schon viele, viele Jahre her. Werde, wer du bist. Wir sind manchmal vielleicht erst mal in unserer Mentalität Bettler. Aber dieser Bettlerjunge, der musste, ob er wollte oder nicht. Wir machen das freiwillig. Aber der musste seine Bettlermentalität loslassen und musste als Prinz agieren und später als Regent, um später als Regent einfach auch arbeiten zu können. Wichtig ist, dass wir wissen, wer wir in Christus sind. Ich habe mal den ganzen Epheserbrief auswendig gelernt. Leider kann ich ihn heute nicht mehr. Aber den Inhalt weiß ich. Und das ist auch das Wichtigste. Und da gibt es 40 Hinweise, was ich bin. 40 Hinweise, in Christus zu sein und Christus in sich zu haben. Ich finde das so stark in diesen 6 Kapiteln. Es sind nur 6 Kapitel. Wie wichtig ist das? So, und was ich oft oder zwischendurch mache mit mir selber, ist, wenn ich so ein bisschen merke, ich rutsche raus, dann lege ich mir meine Hand auf den Kopf. Und die nächste Folie, bitte. Ich segne mich mit einem Bewusstsein für meine Identität, wer ich in Christus bin und für meine rechtmäßige Stellung vor Gott. Und dann schüttle ich ein bisschen alles zurecht. Und ich glaube, wir haben keine Zeit mehr, sonst würde ich das gerne mit euch einmal kurz machen und dann schließen. Geht das noch? Steht doch mal auf. Und ihr habt jetzt diesen Satz da, aber den kennt ihr ja schon in- und auswendig. Und jeder sagt es erstmal für sich. Ich segne mich mit meinem Bewusstsein, meine Identität. Ja, und jetzt wendest du dich deinem Nachbar zu. Und sagst zu ihm, ich segne dich mit meiner Identität. Amen. Halleluja. Das macht Appetit auf mehr. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Dürft euch schon auf die nächste Stunde freuen, die Margarita uns bringen wird. Nächste Woche werde ich übrigens mit einem neuen Thema beginnen. Und zwar hat mir Gott aufs Herz gelegt, über das Thema Erweckung zu sprechen. Und zwar, was ist Erweckung kirchengeschichtlich? Was war Erweckung? Was ist Erweckung? Was wird Erweckung sein? Amen, Halleluja. Und ich glaube, Der Heilige Geist wird uns da wirklich inspirieren. Ich werde einige auch historische Sachen vorlesen und uns inspirieren, wirklich für jetzt, was Gott jetzt tun will. Wir sind mittendrin in einem beginnenden Aufbruch des Wirkens Gottes. Und gerade da ist auch dieses Thema, wer wir sind in Christus, so wichtig. Es ist so wichtig, dass wir unseren Stand einnehmen, dass die Söhne Gottes offenbar werden. Amen. Römer 8, Vers 19. Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Söhne Gottes offenbar werden. Sag mal zu deinen Nachbarn, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass du offenbar wirst. Und dass du vom Bettler zum Königssohn wirst. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Und jetzt geben die Königssöhne. Ja, das ist auch ein anderes Bewusstsein. Ja. Ich habe immer wieder die Geschichte erzählt von Alexander dem Großen, der von einem Bettler angehalten wurde. Das ist eine wahre Geschichte tatsächlich oder historisch jedenfalls überliefert. Klar, es kann trotzdem natürlich eine Legende sein, aber historisch ist es überliefert jedenfalls, der einem Bettler begegnet ist. Und der Bettler hat ihn angebettelt und hat gesagt, gib mir was. Und Alexander der Große hat ihm ein Goldstück gegeben. Und daraufhin hat sein Berater oder sein Adjutant oder was, der mit ihm da war, Alexander saß auf seinem Pferd und der andere neben ihm, und hat dann gesagt, hey, das ist doch nur ein Bettler, dem hättest du doch auch Kupfer geben können. Da freut er sich doch auch, für einen Bettler ist doch Kupfer vollkommen ausreichend. Und dann hat Alexander der Große geantwortet und hat gesagt, ja, für einen Bettler ist Kupfer angemessen, aber für Alexander den Großen ist Gold angemessen. Ja. Und das ist es, verstehst du, das ist das. Bist du ein Königssohn, auch in deinem Geben, verstehst du? Bist du ein Königssohn in deinem Bewusstsein oder bist du ein Bettler? Ein Bettler gibt nach dem Motto, naja, mit den paar Cent und so kann man ja auch was machen oder das reicht ja und wer weiß, wie es sonst wird und die Zeiten werden schwerer und so weiter und so fort. Das ist das Bettlerbewusstsein. Aber der Königssohn sagt, hey, mein Vater ist ein König, ihm gehört alles Gold und alles Silber in der Welt und wenn ich sein Sohn bin, dann bin ich nicht nur versorgt, sondern dann bin ich mehr als versorgt, dann bin ich überreich und in diesem Bewusstsein gebe ich. Amen. Und dann werde ich anders geben und dann werde ich auch gerade in das Reich Gottes, das ja das Reich meines Vaters ist, werde ich anders geben, als wenn ich dieses Bettlerbewusstsein habe. Und dann sage ich dir auch was, wenn du dieses Bettlerbewusstsein ablegst, auch in deinem Geben und zum Königssohn wirst in deinem Geben, dann wirst du auch entsprechendes wiederum anziehen. Weil Bettlerbewusstsein zieht Bettler an. Ja? Wenn die Margarita hat es gesagt, der Bettler stinkt, also normalerweise werden sich Könige nicht um stinkende Leute rum aufhalten. Ja? Bettler ziehen bestimmte Leute an, ja, wenn sie stinken. Ja, alte Leute, die halt auch stinken. Ja. Aber du bist eben kein stinkender Bettler, sondern du bist ein Königssohn. Und ein Königssohn zieht königliche Dinge an. Und das gilt in jedem Bereich deines Lebens. Und wenn du als ein Königssohn gibst und mit deinen Finanzen umgehst wie ein Königssohn, dann wirst du entsprechendes anziehen. Amen. Wenn du als ein Bettler gibst, wirst du entsprechendes anziehen. Armutsgeist zieht Armut an. Königsbewusstsein zieht Versorgung, Reichtum, Segen an. Amen. Halleluja. Also entscheide dich, in welcher Mentalität du geben willst. Du bist ja frei, du weißt ja, uns wird niemand gezwungen. Ich sage jetzt nicht, heute ist dein Tag, wo du 1000 Euro gibst, sondern du bist frei, den Heiligen Geist zu fragen. Ja. Hätte man ja auch zu Margarita sagen können, ja, heute ist dein Tag, heute bist du dran mit 1000. Ja. Aber nein, du bist frei, du entscheidest dich, aber du entscheidest, mit welcher Mentalität du geben willst. Mit dem Maß, mit dem du misst, wird dir gegeben werden. Okay? Also, geben wir die Eimer durch. Du kannst in bar geben, Verpflichtungserklärung. Alle, die über Livestream zuschauen, ihr seid mit dabei. Ihr könnt ebenfalls geben per Überweisung. Könnt ihr jetzt nutzen, die IBAN nutzen und überweisen von eurem Konto. Oder ihr könnt per PayPal geben, die PayPal-Angaben nutzen. Oder ihr könnt per Kreditkarte geben auf unsere Homepage. Da müsst ihr auf unsere Homepage gehen. Genau. Halleluja. Okay, während ihr gebt, möchte ich euch noch kurz ein paar Zeugnisse weitergeben von dem, was so die Königssöhne in der Welt bewirken. Ja? Die übernatürlichen Weltveränderer. Hier zum Beispiel schreibt einer unserer Glory Life Schüler mit Namen Roland, der schreibt, Hallo Glory People. Also er meint dich, ja. Okay, es ist auch wichtig, dass wir ein Bewusstsein haben, ja? Dass wir uns entsprechend Sachen zusprechen. Ich schreibe immer gerne in E-Mails, wenn ich an mehrere Leute schreibe, schreibe ich manchmal, nicht immer, aber manchmal schreibe ich, ihr Herrlichen. Ja? Weil es gibt Bewusstsein, hey, wir sind Herrliche, ja? Wir sind nicht irgendwie einfach nur irgendwelche Würmer, sondern wir sind Herrliche. Ja? Also hier, Glory People. Im Juli dieses Jahres hatte ich Sommerreifen montieren lassen bei einem flüchtigen Bekannten, der dies als Nebenerwerb betreibt. Während der Reifenmontage sagt er mir, dass er an Asthma leidet und oft nicht schlafen kann, weil er nicht gut atmen kann. Daraufhin legte ich ihm die Hand auf seinen Brustkorb und gebot im Namen Jesu Christi, also Gebot, ja, herrschen, gebot im Namen Jesu Christi, dass dieses Asthma verschwinden soll und dass völlige Wiederherstellung in seinem Körper geschehen soll. Im Oktober, also jetzt 3 Monate später, habe ich wieder Reifen gebraucht fürs andere Auto. Nach etwa 10 Minuten bis eine Viertelstunde Gerede miteinander, ich hatte es schon vergessen, sagte er zu mir, du, ich muss dir etwas sagen, das wirst du mir nicht glauben. Dann machte er eine kurze Pause und sagte, obwohl, du glaubst es. Letztes Mal, wo du da warst, hast du mir die Hand auf meine Brust gelegt und gegen das Asthma gebetet. Seitdem habe ich nichts mehr gehabt. Ich sagte zu ihm, Halleluja, danke Herr Jesus, und erklärte ihm nochmal das Evangelium. Danke an unseren Herrn und an alle, die andere lehren und trainieren, das Gleiche zu tun und noch Größeres. Amen. Ist das nicht super? Glory Life Schüler verändern die Welt. Und hier noch ein Bericht von einer Glory Life Schülerin Beate. Sie schreibt hier verschiedene Sachen, die sie erlebt. Einmal im Supermarkt. Samstagabend stehe ich ganz vertieft auf der Suche nach Schupfnudeln vor dem Kühlregal in einem Supermarkt, als eine Frauenstimme hinter mir Hallo sagt. Ich drehe mich um und da steht eine ältere Frau mit ihrem Einkaufswagen. Ich kenne sie nicht. Wir reden kurz übers Wetter. Gleich darauf erzählte sie mir, dass sie vor 8,5 Jahren ihren Mann verloren hat, fängt zu weinen an und fragt mich, und wo ist eigentlich Gott? Wow, sie kommt gleich zur Sache. Als ich ihr sage, dass Gott sie von ganzem Herzen liebt, bekommt sie ganz große Augen, ist ziemlich erstaunt und hat wieder Tränen in den Augen. Nach kurzem Gespräch über ihre Situation und über das ABC des Evangeliums frage ich sie, ob ich für sie beten darf. Sie sagt ja. Und auch Gebet mit Handauflegung bejahte sie. Nach dem Gebet ist sie erleichtert, zufrieden und überglücklich. Ich gebe ihr noch einen Bibelvers mit dem Rat, diesen immer zu lesen, wenn dementsprechende Gedanken kommen. Amen. Halleluja im Supermarkt, Seele für den Herrn. Anderes Zeugnis von ihr, 88-jährige Nachbarin, habe ich besucht. Sie zeigte mir ihren verletzten Ringfinger. Sie konnte sich vor 3 Tagen gerade noch am Spülbecken halten und so einen Sturz vermeiden. Dabei hat sie sich laut Röntgenbild die Fingerkuppe ihres Ringfingers gebrochen. Der Finger steckte in einer Plastikschiene und sah gar nicht gut aus. Er war sehr angeschwollen, ganz blau und brandheiß. Ich habe noch nie so einen heißen Finger gespürt. Schmerzen hatte sie auch. Ich fragte sie, ob ich für sie und den Finger beten darf. Sie bejahte, ich nahm die Hand mit dem verletzten Finger in meine Hände und betete für vollständige Heilung. Sie bedankte sich und wir unterhielten uns noch etwas. Als ich gerade am Gehen war, sagte sie plötzlich, mein Finger, schau mal mein Finger. Da staunten wir beide. Die Schwellung war weg, der Plastikverband ging locker vom Finger, keine blauen Flecken mehr und der Finger war auch überhaupt nicht mehr heiß. Halleluja, Schmerzen hatte sie kaum noch. Preist den Herrn. Amen. Uhu, Halleluja. Sag mal, ich bin ein übernatürlicher Weltveränderer. Dieselben Dinge, die ich jetzt gehört habe, tue ich auch. Und noch größere darüber hinaus. Amen. Halleluja. Preist den Herrn.